Gleise sind gefunkt. Es tut noch nicht Tränen, doch es dauert nicht mehr lang. Die Straße hört mit in der Pampa einfach auf. Und die Schilder hängen rum, als sind sie gestern in der Gesucht. Feuerwehr ist abgehauen und die Lage der Nation ist ungenau. Ja, wenn du gar nicht mehr wärst, wie es weitergeht, ruf mich an. Ja, wenn du gar nicht mehr wärst, wie es weitergeht, ruf mich an. Schuhe sind auf und die Tasche voller Stehen. Der Präsident lacht und nimmt der Bäres mit Gewehen. Der Lieblingslied wird als Heino-Hit verkauft. Und jetzt hast du dich auch noch im Kellertal verlaufen. Das letzte Hemd hat keine Taschen und im Kühlschrank stehen nur leere Flaschen. Ja, wenn du gar nicht mehr weißt, wie es weitergeht, ruf mich an. Ja, wenn du gar nicht mehr weißt, wie es weitergeht, ruf mich an. Denn ich weiß, was es heißt, wenn man so frei ist wie die Kurven weiß. Wie es weitergeht, ruf mich an. Ja, wenn du gar nicht mehr wärst, wie es weitergeht, ruf mich an. Schlimmer.